Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute Neue mehr. Der guten Meer bring ich so viel. Davon ich singen und sagen will. Euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer Jungfrau hauserkoren. Ein Kindlein, so zart und fein, das soll euer Freud und Wonne sein. Es ist der Herr Christ, unser Gott, der will euch führen aus aller Not. Er will der Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein.